Stimmung war enorm. Denn jeder ist dort echt in Form. Die Party ging die ganze Nacht. Wir haben alle durchgemacht. Wir wollen trinken, trinken. Ich war die ganz normaler Kneipen, das war mir